1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Das Wochenende ist rum. Wir sind wieder da. Ihr seid auch da. Das ist sehr schön. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Montagnacht. Eine freie Themennacht. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, jetzt hier live in der Sendung, der möge anrufen 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer für euch. Oder mailt domian@wdr.de und schreibt in eure Mail eure Telefonnummer unbedingt mit rein. Der erste Anrufer heute Nacht ist Kevin. Kevin ist 21, hallo. Hallo Domian. Kevin, was ist los? Ja, ich bin im Augenblick relativ aufgeregt, hoffe, das legt sich gleich. Bestimmt. Sag mal das Thema. Ja, es geht ganz einfach darum, ich habe ziemlich Probleme mit meinem Körper, mit meinem körperlichen Zustand. Was ist denn da los? Ja, also ich bin als Kind bis in mein jugendliches Alter geschlagen worden von meiner Mutter. Hm. Die hat also immer gerne kräftig zugelangt, egal ob sie mich geschlagen hat mit den Händen oder auch auf den Boden geschmissen hat und einfach wie wild auf mich eingetreten, insbesondere auf meinen Rücken und so. Das klingt ja so, als hätte sie dich auch verletzt, immer wieder mal. Zu Verletzungen, also wie jetzt beispielsweise offene Blutungen oder so, ist es sicherlich Gott sei Dank nicht gekommen, bis auf mal im Gesicht, wenn sie dann da zugelangt hat, dann habe ich mal aus dem Ohr geblutet oder Nasenbluten gehabt oder so, aber jetzt am Rücken speziell keine offenen Wunden. Und das ging deine ganze Kindheit, bis du Jugendlicher warst? Ja, genau. Also das ging dann, bis ich Jugendlicher war. Irgendwann ließ das dann nach, weil ich dann angefangen habe, mich auch irgendwie mal zu wehren und auch mal angefangen habe, darüber ja zu versuchen, zu sprechen mit irgendwelchen Leuten. Meine Oma und Opa, die haben das beispielsweise mitgekriegt. Ja. Die haben auch mal das Jugendamt eingeschaltet. Da war ich allerdings noch Kleinkind. Aber ist nichts draus geworden mit dem Jugendamt? Ja, genau. Also aus Erzählungen ist es dann so gewesen, dass ein halbes Jahr später das Jugendamt mal da war, aber dann ich halt in einem guten Zustand war und dann war die Sache erledigt. Und was ist denn mit deinem Vater? War der nicht in der Familie? Doch, aber der war auf Montage sehr viel und eben halt sehr, sehr lange arbeiten. Ich muss dazu sagen, meine Mutter hat bis heute noch ein starkes Alkoholproblem, damals auch schon gehabt. Ach so, das heißt, die hat dich im Suff auch oft vermöbelt. Ja, definitiv. Bist du Einzelkind? Ja. Ja. So, jetzt hast du gerade gesagt, Probleme mit deinem Körper. Wie meinst du das genau? Ich habe halt heute unheimlich starke Rückenschmerzen sehr oft, starke Nackenschmerzen und damit verbunden sehr starke Kopfschmerzen. Ach so. Ich bin nun auch schon lange in Behandlung beim Arzt. Orthopäden? Beim Orthopäden. Ich habe schon ganz viel bekommen, von Akupunktur bis über Wärmebehandlungen und Reizstrombehandlungen und was nicht alles. Mhm. Nichts hat geholfen. Mhm. Das Einzige, was kurzzeitig Linderung bringt, sind Massagen, die ich bekomme. Ist ja interessant, dass du das jetzt so erzählst. Und am Anfang gerade hast du erzählt, dass deine Mutter dich sehr, sehr oft auf den Rücken geschlagen hat und in den Rücken getreten hat. Ja. Ja, ich nehme an, dass das davon kommt. Ich meine, das. Aber organisch kann man da nicht sehen. Da ist also nicht irgendwas. Also laut die Ärzte fangen mittlerweile an, weil ich kann auch kein normales Berufsleben führen. Ich bin mittlerweile ziemlich frustriert und Du denn im Moment? Gar nichts. Ich kann nicht. Ich bin. Hast du was gelernt? Nee. Auch nicht. Ich habe eine Ausbildung angefangen als Einzelhandelskaufmann. Und die musste ich noch in der Probezeit abbrechen, weil ich körperlich nicht in der Lage war, so lange zu arbeiten, weil einfach die Schmerzen so groß wurden, dass ich einfach nichts mehr machen konnte. Bist du denn so seelisch auch gar nicht in der Lage, sowas durchzuziehen, weil du vielleicht oft sehr traurig bist und ja eher so finster drauf? Nee, also ich bin eigentlich gar nicht finster drauf. Finster drauf bin ich in letzter Zeit, weil mich das alles nervt. Ich würde so gerne, ich will endlich raus, ich kriege Hartz IV, ich habe nichts, ich bin... Ja klar, du bist 21 und da will man ja Sachen sich aufbauen und Sachen machen und vorankommen und so. So, und der eigentliche Grund, warum ich anrufe, oder der Auslöser, warum ich anrufe, ist meine Freundin. die habe ich ja auf der Arbeit damals kennengelernt. Da hatte ich kurzzeitig Arbeit. Mhm. Da waren dann mal wieder so, ich habe immer so Phasen dabei. Da geht's mir über ein, zwei, drei Tage so gut, dass ich dann auch eine Arbeit suchen kann. Ja. Und dann finde ich auch relativ schnell irgendwas. Und wenn es nur ein Aushilfsjob ist, ist ja völlig egal. Ich will einfach nur was machen. Verstehe. Und was hat jetzt die Freundin mit dem Anruf zu tun? Ja, mit der bin ich dann zusammengekommen, 2006, und mit der bin ich bis heute zusammen. Mhm. Allerdings haben wir auch jetzt 2,5 Jahre zusammen gewohnt und sie ist vor kurzem ausgezogen. Weil? Weil ich eben so sehr aggressiv bin und ich raste halt total schnell aus. Also ich habe aggressiv heißt, du schlägst sie doch nicht? Nein, nee. Nein. Also nie. Ich habe sie nie angefasst. Ich bin halt immer dann, ich raste dann immer aus, bin dann sehr aggressiv, sehr laut. Zornig. Lass meine Wut dann oft an Gegenständen aus. Also. Das schon. Mhm. Aber ich habe sie nie angefasst. Mhm. Und ja. Aber ihr seid eigentlich noch zusammen? Aber wir sind noch zusammen, ja. Ja. Nochmal eine Frage zu deiner Mutter. Wie lebt deine Mutter heute? Ist sie immer noch Alkoholikerin? Oder ist sie immer noch, trinkt sie immer noch? Ja, sie ist nach wie vor Alkoholikerin. Ich habe den Eindruck, das ist schlimmer geworden. Mein Vater hat letztens mit ihr telefoniert, weil ich mal wieder so deutlich ausgerastet bin. Und er hat da den Grund gesucht und hat dann mit ihr telefoniert, um da mal ein klärendes Gespräch beizuführen. Hm. Und da war sie also total besoffen. Ja, ja. Also schlimme Sachen, schlimme Entwicklungen. Ja, die Frau säuft sich kaputt. Ja. So kann man das sagen. Die lebt mittlerweile auch nicht mehr in Nordrhein-Westfalen, sondern lebt in Bayern. Wie lange hast du sie nicht mehr gesehen? Seit 2004. Seit 2004? Das ist eine lange Zeit. Ja, also das belastet mich überhaupt gar nicht. Damit habe ich abgeschlossen. Mhm. Jemand, der einem anderen Menschen sowas antut, hat es einfach nicht verdient, irgendwo Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. In gar keiner Weise. Ja. Also das ist total erledigt. Finde ich nachvollziehbar, dass du da eine klare Grenze gezogen hast. Oder? Pass auf, Kevin, was du mir jetzt gerade alles erzählt hast, das schreit für mich wirklich nach Psychosomatik. Psychosomatik, weißt du, was das ist? Also, ja, also direkt jetzt nicht. Aber ja, also das heißt, wenn man körperliche Beschwerden hat, aber die Ursache ist etwas Seelisches. Ja, ich glaube dir absolut, dass du deine Rückenschmerzen hast. Absolut. Aber die Ursachen werden wahrscheinlich nicht organisch im Rücken zu finden sein, sonst hätte das ja auch jemand schon rausbekommen, sondern die liegen in der Seele. Und wenn du das andere auch noch erzählst, dass du so aggressiv bist und dich da nicht in den Griff bekommst und irgendwie alles nicht gut läuft nicht im Moment, wäre das Allerwichtigste und das Allerdringendste, dass du in eine Psychotherapie gehst. Das habe ich versucht. Ich habe, meine Freundin hat dann gesagt, boah, Schatz, ich liebe dich wirklich sehr und ich möchte mit dir zusammenbleiben, möchte auch hier wohnen bleiben, bitte tu was und so. Und am Anfang habe ich die ganze Sache nicht so ganz ernst genommen. Ich dachte, Mensch, was willst du denn? Mir ist doch alles in Ordnung. Mittlerweile habe ich aber eingesehen, dass ich ein Problem habe und würde mir gerne Hilfe suchen. So, jetzt habe ich das auch gemacht. Ja. Hast du eine richtige Therapie gemacht? Nein, ich habe mit einem Psychologen Kontakt aufgenommen und wollte einen Termin haben. Ja. Aber es ist schon am Termin gescheitert, weil die gesagt haben, also sie müssen hier zwischen 3 Monate und ein halbes Jahr Wartezeit in Kauf nehmen. Ja. Und das war bei allen Psychologen, wo ich angerufen habe, so. Ich brauche aber jetzt Hilfe und ich will jetzt Hilfe und nicht in 3 Monaten oder gar in einem halben Jahr. Ich will endlich vorwärts kommen. Also das ist schon mal das finde ich schon mal gut, dass du so voller Elan bist und sagst hier, Freunde, ihr habt keinen Bock, ein halbes Jahr zu warten. Ich brauche jetzt Hilfe. In der Tat sind die Wartezeiten ein großes Problem. Aber natürlich gibt es auch in akuten Situationen immer irgendwelche Möglichkeiten, dass man Leuten hilft. Darüber möchte ich, dass du mit meiner Psychologin weitersprichst. Gerne. Da kriegst du genaue Auskunft, was du machen könntest. Ihr könnt auch noch mal gemeinsam darüber sprechen, was für eine Art von Therapie vielleicht für dich sehr, sehr gut wäre und hilfreich wäre, damit du schon mal genau weißt, was du willst und da nicht wieder Ochse im Berg stehst, wenn man mit dir redet. Was ich gut finde, ist deine Motivation. Du willst was verändern. Das ist immer schon die halbe Miete. Wirklich. Wenn man erstmal jemanden zum Jagen tragen muss, ist das schlimm. Aber du willst ja. Das ist schon mal sehr gut. Und deshalb bin ich ganz optimistisch, dass du das schaffen wirst und dass du auch irgendwie die Kurve kriegst und vielleicht einen Job oder eine Lehre neu machst oder irgendwie dich weiter qualifizierst oder was auch immer. Ja, ich bin jetzt gerade im Augenblick dabei. Ich würde gerne eine Ausbildung machen. Jetzt kommt eben das Problem dazu, dass mir das Arbeitsamt da halt immer wieder Steine in den Weg wirft. Die wollen mich lieber in so eine Maßnahme stecken, wo man einfach gar nichts macht, wo man einfach da sitzt und gar nichts tut. Aber da bin ich jetzt im Augenblick dabei, wirklich halt ganz intensiv mit dem gegen das Arbeitsamt auch vorzugehen. Okay. Da habe ich schon die ersten Schritte eingeleitet. Aber wichtig ist eben, dass ich auch körperlich wieder ein bisschen... So, gehen wir mal hier, was wir hier tun können, diese seelische Geschichte an, die Problematik an. Dafür bitte ich dich, es aufzulegen. Und du wirst von Simone, meiner Psychologin, zurückgerufen. Sehr gerne. Und lieber Kevin, ich wünsche dir einfach nur gutes Gelingen und viel Erfolg. Und wie gesagt, ich bin optimistisch. Ich glaube, du bist ein tatkräftiger Typ, der das schafft. Danke. Ich wollte auch nochmal sagen, ich gucke deine Sendung sehr oft und so gut es möglich ist, halt ständig. Und hilft mir schon immer sehr weiter, wenn ich dann von abends so von 1 bis 2 dich da so hören kann und auch weiß, dass auch andere Leute Probleme haben und nicht nur ich. Und du hilfst da schon sehr, drüber wegzukommen und danke schön. Danke dir auch, Kevin. Alles Gute, du legst auf. Ein Autogramm haben von dir. Ja, und du gibst dann meiner Psychologin deine Adresse, dann schicke ich dir sehr gerne eins. Vielen Dank. Tschüss, Kevin. Danke, tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Kostenfrei, unsere E-Mail-Adresse auch kostenfrei, domion@wdr.de. Und hier ist Michael. Michael ist 45. Ja, guten Morgen, Domion. Michael. Ja. Ich wollte mal eine Lanze brechen. So. Und zwar habt ihr ja schon längere Zeit mal über Hotel Mama gesprochen. Mhm. Und ich wohne jetzt auch schon seit Ende der 80er Jahre wieder bei meinen Eltern. Seit Ende der 80er Jahre wieder bei den Eltern? Da warst du gar nicht lange weg, oder? Ist eine Beziehung gebrochen und dann bin ich Gott sei Dank bei meinen Eltern wieder aufgenommen worden. Mhm. Hab dann auch zwischendurch in Essen eine Umschulung gemacht. 2,5 Jahre war da also selbstständig. Wenn wir jetzt sagen, ich bin jetzt nicht ein Muttersöhnchen, der jetzt nicht Haushalt führen kann, sondern ich weiß mir schon selber zurechtzukommen. Wie groß ist denn die Wohnung oder das Haus? Das sind so 80 Quadratmeter. Da habe ich so 2 Zimmer und den Rest gehören meinen Eltern. Ich kann tun und machen, was ich will. Könnte auch selber die Wäsche waschen. Aber das bisschen, was da anfällt, da sagt meine Mutter, die kannst du auch bei uns mit reinpacken. Mhm. Dann kostet das nicht extra Strom. Du möchtest mit mir darüber sprechen, dass du immer noch bei deiner Mama wohnst. Ja, aber pass mal auf. Ich will jetzt mal das Gegenteil behaupten, dass auch die Eltern davon einen Vorteil haben, wenn der Sohn in meinem noch bei den Eltern wohnt. Oftmals, in den meisten Fällen ist das sogar so, dass auch die Eltern oder die Mütter nicht loslassen können, ja? Nee, pass mal auf. So siehst du das verkehrt. Mhm. Ich will mal jetzt so erzählen. Meine Mutter hat jetzt am Freitag Gehirnbluten bekommen. Mhm. Ist da zusammengebrochen, mein Vater war hilflos und wusste gar nicht, was er nur machen sollte. Ja. Die ist dann in einer Spezialklinik gekommen, nachdem ich den Notarzt angerufen habe und ist jetzt im Moment von der Intensiv heute runtergekommen auf die Normalstation. Wie geht's ihr? Ja, geht's jetzt den Umständen entsprechend ganz gut. Der Bewegungsapparat funktioniert, sie kann auch halbwegs sprechen und uns erkannt, kann auch Fragen beantworten, kann lesen. Mhm. Das Sprechen fällt ihr noch etwas schwer. Die Ärzte sagen, sie ist auf dem Weg der Besserung. Ja. Wie alt ist denn deine Mutter? Die ist jetzt wird 77. 77? Ja. Also mein Vater ist auch ein Jahr älter und wäre jetzt hoffnungslos alleine. Ja, da hast du natürlich recht. In einer solchen Situation ist das natürlich wunderbar, wenn dann Kinder ganz in der Nähe sind oder gar in der Wohnung wohnen. Müssen wir gar nicht drüber reden. Natürlich, klar. Unsere Verwandten haben früher auch immer gelästert, dass ich noch bei meinen Eltern wohne. Und wie ich sie jetzt alle angerufen habe, dass mit der Mutter was passiert ist, ach, das ist das doch schön, dass du jetzt bei deinen Eltern wohnst. Mhm. Und wie toll das jetzt dazu ist. Definitiv, Michael. Aber es gibt natürlich immer so Zwischenphasen, wo es den Eltern auch noch ganz gut geht, wo sie noch nicht so sehr alt sind. Wo ich es eigentlich immer viel besser finde, wenn Leute auf ihre eigenen Füße kommen und auch für ihr eigenes Leben sorgen und das auch organisieren können. Jetzt bist du da in einer Phase, da gebe ich dir völlig recht, das ist natürlich jetzt wunderbar, dass du bei deinem Vater bist und alles da managen kannst. Also ich habe auch kein Problem, einen Haushalt selber zu managen. Meine Eltern waren vor 2 Jahren beide im Krankenhaus und haben sich ein künstliches Knie einsetzen lassen. Ja. Da habe ich 6 Wochen auch auskommen müssen, habe gewaschen, habe geputzt, habe gekocht. Wäre ja auch noch schöner, wenn du es nicht gekonnt hättest. Ja. Das wollte ich nur mal sagen, dass man nicht immer nur von den Eltern abhängig ist und als Mamasöhnchen. Als Waschlappen dargestellt wird. Ja, da wollte ich jetzt mal sagen, dass das auch mal auf der anderen Seite von Vorteil bringt. Meine Eltern sind nicht gehbehindert, aber sie können. Wie alt ist dein Vater? Bewegen. Bitte? Wie alt ist dein Vater? Der ist ein Jahr älter, der ist 78. 78. Also die Mama wäscht noch deine Socken, das hast du gerade so gesagt. Ja. Wie ist es denn, du hast 2 Zimmer in dieser 80 Quadratmeter großen Wohnung. Da bleibt ja gar nicht mehr so viel übrig für die alten Leute, ne? Da ist noch ein schönes Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Küche, Badezimmer. Na okay, wer putzt denn deine beiden Zimmer? Also, das mache ich selber. Ich putze da selber. Na, das kann man, aber jetzt ein bisschen holprig raus. Stimmt das auch wirklich? Du musst deine Mama da noch putzen. Also, wenn es der Mama zu viel wird, dann greifst du selber zum Staubler. Wenn du sagst, so, jetzt ist genug Staub, jetzt, ja, dann bin ich meistens auch zu faul dazu. Aber im Grunde genommen bin ich derjenige, der Staub putzt, weil es mir denn manchmal auch zuwider wird, wenn ich das sehe. Ja. Dass da denn, und Badezimmer? So, Badezimmer benutzen wir zusammen. Aber ich habe auch ein eigenes Waschbecken. Also zur Dusche gehe ich zum Badezimmer. Machst du denn das Badezimmer auch schon mal sauber? Ja, natürlich. Und bringst du den Müll auch runter? Ich bringe meinen Müll runter. Was soll er jetzt auch antworten? Er würde jetzt wahrscheinlich nicht antworten. Nee, mache ich niemals. Also das Einzige, was die Mutter macht, die wäscht für mich die Wäsche mit und die kocht. Und den Rest bin ich mein eigener Mann. So, und jetzt würde ich mal vorschlagen, deine Mutter hat jetzt einen heftigen Schicksalsschlag erlitten. Und wir wollen hoffen, dass sie wieder ganz auf die Beine kommt und gesund wird. Ja. Aber das ist jetzt aber noch mehr ein Grund, dass du sie noch mehr schonen solltest und dass du ihr noch mehr Arbeit abnimmst in der Wohnung. Das wird wohl jetzt auch so kommen. Ja. Und da habe ich mich auch schon drauf eingestellt. Das ist aber auch kein Problem für mich. Ja. Dass ich ihr da, ich nehme ja auch schon viele Sachen ab. Ich nehme auch schon selber, mache die Wäsche selber und bestücke die Waschmaschine. Einkaufen zum Beispiel ist für alte Leute Einkaufen immer anstrengend. Machen wir gemeinsam. Ohne mein Auto wären meine Eltern aufgeschmissen. Sag mal, jetzt habe ich gerade mit den Jahrzahlen nicht so schnell auf die Reihe gekriegt. Wie viele Jahre warst du denn eigentlich überhaupt raus aus dem Elternhaus in deinem Leben? Das waren so 5 Jahre. Boah, das ist nicht viel, ne? Was ist denn überhaupt das Thema? Darf ich mir das Thema Frauen ansprechen? Ja, also ich hatte, wie gesagt, eine Beziehung, die ist gescheitert. Und das ist lange her. Alles versucht, um mal wieder eine neue Beziehung zu starten, aber... Hat nichts geklappt. Irgendwie bin ich nicht der Typ auf 10, die Frauen so abfahren. Und wie lange? 45 bist du jetzt? Genau. Wie lange hattest du jetzt keine auch nicht mal so eine kleines Techtelmechtel? Also das letzte war so im Frühjahr 95. Oh, Mann. Das war ein bisschen sehr lange her. Hör mal, du hast im Frühjahr 95 das letzte Mal mit einer Frau geschlafen? Ja. Das ist aber krass, ne? Och, naja, also es gibt härteres im Leben. Natürlich. Aber wie kommt denn das? Hast du denn nicht ein bisschen auch einfach Bock drauf und willst auch mal ein bisschen... Du, ich habe alles probiert. Ich habe Kontaktanzeigen aufgegeben. Ich habe im Radio da die Flirtshows mitgemacht. Ja. Und nun arbeite ich auch nachts. Ich bin jetzt auch gerade hier arbeitsmäßig unterwegs. Ach so, was machst du denn nachts? Ja, ich fahre für einen Automobilkonzern in Deutschland, da mache ich die Testfahrten, führe ich sie durch. Ach, wie interessant. Du bist Testfahrer, der nachts mit so Prototypen rumfährt? Prototypen haben wir weniger, die kommen vielleicht, wenn jetzt der Händler... Das Werk ein neues Auto auflegt, aber im Moment fahre ich einen normalen Wagen. Dann hast du ja sicherlich vorige Woche auch diesen schrecklichen Unfall des Porsche-Testfahrers mitbekommen in Süddeutschland. Ich habe das gelesen, ja. Entschuldige, wenn ich das Thema mal eben wechsle. Kein Problem. Das war ja nun ein ganz schlimmer Unfall. Er ist mit seinem Porsche unter einen Leitplanken gefahren, war tot. Und die Bilder sind ja überall durch die Zeitungen gegangen, es sah ja grauenhaft aus. Dieser Mann galt als sehr erfahrener Testfahrer. Wie beurteilst du das ebenfalls als Testfahrer, dass so etwas passiert? Also wir haben auch ein paar Autos, die haben über 500 PS. Und da wird man schon mal leicht sogar versuchen, nahe mal Gas zu geben. Mhm. Wir dürfen für unseren Auftraggeber eigentlich nur 200 km/h Spitze fahren. Was schon viel ist. Und wir haben auch einen Fahrlehrer, muss ich dazu sagen, der uns regelmäßig überprüft und uns abnimmt. Hm. Und von denen habe ich auch viel gelernt. Und ich habe auch mein Fahrverhalten dementsprechend jetzt geändert. Ja. Und bin jetzt auch relativ vorsichtig. Und sowas kann mal passieren. Gibt es eigentlich öfters Unfälle mit diesen Testfahrern? Ich habe davon noch nie gehört. Also wir haben toi, toi, toi, in unserer Firma sind bisher nur Sachschäden passiert. Mhm. Also der Wagen wieder reparabel war. Es ist noch kein Personenschaden entstanden. Mhm. Und ich kann dir auch sagen, ich bin gelernter Bergmann, ich habe also auch ein paar Jahre unter Tage gearbeitet. Ja. Da ist die Gefahr auch nicht so nicht geringer. Ja. Und ich richte mich jetzt nach meinem Fahrstil, nach meinen Schutzengel und nach meinen Witterungsverhältnissen. Mhm. Und dem passe ich mich an. Und du fährst immer, ich glaube, diese Testfahrten werden immer nur nachts gemacht, weil die Autobahnen da freier sind. Ich fahre nur nachts. Also erstmal war ich da noch ein paar Prozente mehr kriege. Ach so. Und zweitens war das jetzt mit meinen Eltern, dass so ist, ich arbeite von bei so um 3 Feierabend gleich. Ja. In einer Stunde. Und dann ist das auch gut. Dann kann ich vormittags mit meinen Eltern die Dinge erledigen, die haben müssen zum Arzt fahren, zum Einkaufen. Verstehe. Und da ist mir das recht und lieb, wenn ich hier jetzt nachts meine Schicht mache. Also, das ist ein ungewöhnlicher Beruf, den du da hast. Aber macht Spaß. Kann ich mir, ich als alter Autonarr, kann mir das gut vorstellen, dass das ein hochinteressanter Beruf ist. Unbedingt. Ja, Michael, wie soll es denn weitergehen in Sachen Frauen? Hast du dir das abgeschminkt jetzt schon oder denkst du? Also ich lasse es auf mich zukommen. Weißt du, ich mache mir da keinen Kopf drüber. Ich habe jetzt alles angestellt. Ich bin unter die Leute gegangen, abends mal in Kneipen gegangen. Es ist nichts aus One-Night-Stands, hat sich weiter nichts ergeben und ich lasse das auf mich zukommen. Ich habe das Thema noch nicht abgehakt und will jetzt mich als Jungfer jetzt, ungeküsster Jungfer jetzt sehen. Wenn es passiert, passiert es und wenn nicht, dann habe ich das nicht schlecht gehabt. Ja, also so eine Riesensehnsucht ist nicht da, wenn es sich ergibt, ist es gut. Also ich mache mir jetzt da keinen Stress drum, wie viele sich schon bei dir angerufen haben, die 2 Wochen keinen Sex hatten. kann ich nur drüber lachen und sagen, mein Gott, ja, solange man noch 2 gesunde Hände hat, kommt mir keine Frau ins Bett, so nach dem Motto. Ne? So, Michael. Nein. Also du hast eine Lanze gebrochen für die Männer, die noch bei ihren, oder für die Menschen, die noch bei ihren Eltern wohnen. Und ich möchte auf jeden Fall gute Genesungswünsche sagen an deine Mama, dass die mit der richtig fit wird und dass es ihr wieder richtig gut geht. Und dir allzeit gute Fahrt, dass da nichts passiert, wenn du mit den tollen Autos unterwegs bist. Da bedanke ich mich recht herzlich und alles Gute. Viele Grüße an dein Team. Sehr gerne. Und ich hoffe, dass ich dich abends noch sehr lange hören kann beim Autofahren. Das hoffe ich auch. Lieber Michael, alles Gute. Ja, Julian. Tschüss. Hab dich wohl. Tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 5050. Das ist unsere Nummer. Und hier ist, wo ist hier? Stefanie, 23. Hallo. Hallo Stefanie. Was ist dein Thema? Ja, ich rufe wegen einer Krankheit an, die ich schon seit vielen Jahren habe. Die heißt Emetophobie und ist leider noch recht unbekannt vom Begriff her. Erklärst du sie mir? Ja, das ist eine irrationale Angst vor dem Erbrechen. Also eine richtige Phobie. Eine irrationale Angst vor dem Erbrechen. Das habe ich wirklich noch nie gehört. Ja, wie gesagt, die ist recht unbekannt, die Krankheit, obwohl sie eigentlich offiziell zu den 5 größten Phobien in der ganzen Welt gehört. Wie lange hast du diese Erkrankung schon? Seit ich denken kann. Also ich erinnere mich schon an Kindergartentage, wo ich auch schon Angst davor hatte. Und beschreib das mal, was ist das für eine Angst? Begleitet diese Angst dich zum Beispiel immer? Ja, jede Sekunde ist die da in meinem Leben. Und es ist so, ich habe halt permanent Angst davor, dass mir übel wird. Und durch diese Angst kommt die Übelkeit dann auch, also unterbewusst ist die immer da. Mhm. Und wenn sie dann recht stark wird, dann steigere ich mich so sehr hinein, dass ich auch körperliche Auswirkungen habe, wie Zittern und allgemein Schwitzen und so. Das ist ganz schrecklich. Hast du Angst, dass dir übel wird oder hast du wirklich real Angst, dass du erbrechen musst? Vor dem Erbrechen, ja. Vor dem Erbrechen. Hast du denn schon mal erbrochen? Ja, da war ich aber noch recht klein. Ich erinnere mich da aber noch immer noch sehr genau dran an all diese Situationen. Gab es damals eine klare Ursache? Hattest du vielleicht den Magen verdorben? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich denke schon. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich weiß auch nicht, wie die Angst davor gekommen ist, weil damals in den Situationen fand ich es noch nicht so schlimm, wenn ich mich daran erinnere. Aber jetzt, wenn ich daran zurückdenke, dann ist das ganz schlimm. Hast du jetzt in diesem Moment auch die Angst, dass dir übel wird? Ja, natürlich. Mir ist auch gerade wieder unterbewusst übel. Das ist immer da. Ja. Das heißt, dann geht auch so die Angst um, ich könnte eventuell während des Telefonates jetzt erbrechen. Genau. Das ist die Angst. Aber seit diesem Erbrechen vor vielen, vielen, vielen Jahren, als du ein kleines Mädchen warst, ist nie etwas passiert. Nein, ich war zwar manchmal, wo ich schon krank war, kurz davor. Aber wie gesagt, ich habe dann so eine Angst davor, dass ich wirklich lieber sterben würde, als mich zu übergeben. Mhm. Und ich mache dann auch alles Mögliche, dass ich nicht mich übergebe. Also ich nehme viele Medikamente dagegen. Mhm. Oder, ja. Ja, wenn du mal eine Magen-Darm-Grippe hättest, sowas zum Beispiel. Ja, das wäre mein absoluter Albtraum. Das ist noch nie passiert? Nein, zum Glück nicht. Da wüsste ich gar nicht, was ich machen würde. Also ich hätte dann wirklich Angst, dass ich aus dem Fenster springe vor Angst oder so. Kannst du das näher beschreiben, warum das so schlimm für dich ist? Eventuell mal zu erbrechen, wenn es denn eine Krankheit wäre, eine Infektion oder so etwas? Ja, also ich war auch schon bei einigen Psychologen und viele davon, die kannten sich nicht so mit der Krankheit aus, aber die haben halt immer vermutet, dass das die Angst vor dem Kontrollverlust ist, was halt nun mal beim Erbrechen passiert, man verliert jetzt die Kontrolle und kann nichts dagegen tun. Und ja. Bist du sonst auch eine sehr disziplinierte junge Frau? Ja, an sich schon. Was machst du beruflich? Leider gar nicht zurzeit, auch wegen der Krankheit, aber... Ach, wegen der Krankheit geht das nicht? Unter anderem, genau. Warum geht das nicht? Ja, das fällt mir halt sehr schwer, mich länger an einem Ort aufzuhalten, wo ich dann quasi festsitze. Hm. Und dann ist mir auch unterbewusst immer schlecht die ganze Zeit. Und ich habe halt jede Sekunde wirklich Angst, dass ich mich übergeben muss oder dass ich mich anstecke, weil ich kann ja nicht überwachen, welche Personen mein Umfeld betreten. Und ja, dass ich mich anstecken könnte oder dass diese sich übergeben, das ist für mich fast genauso schlimm. Hast du eine... Ach so, wenn du das sehen würdest, dass ein anderer erbricht, ist das genau, ganz schlimm. Genau, das ist fast genauso schlimm, ja. Das heißt, Krankenschwester kannst du nie werden? Nein, gar nicht, nein. Ich kann nie ins Krankenhaus gehen oder so. Hast du eine Schulausbildung? Vermutlich, ja. Ja, ich habe Abitur. Abitur. Angefangen, irgendwie mal zu studieren oder was zu lernen? Ja, ich habe vorletztes Jahr im Winter angefangen zu studieren. Ja, und was? Aber das war Amerikanistik. Ja. Aber das musste ich dann leider auch abbrechen, weil allein der Weg dahin mit der Bahn und dann im Bus mit den vielen Menschen, das kann ich nicht aushalten. Das heißt, das ist eine Erkrankung, wo man vielleicht im ersten Moment so denkt, naja, ja, ist vielleicht nicht so schlimm. Aber jetzt ermesse ich allmählich, wenn du das erzählst, dass diese Krankheit dein Leben regiert. Ne? Wirklich mein ganzes Leben. Also ich habe auch sehr viele Zwänge durch diese Krankheit entwickelt, die mir eigentlich erst gar nicht so aufgefallen sind, aber dann habe ich festgestellt, dass wenn ich bestimmte Dinge nicht mache, dass ich dann denke, ich muss mich deshalb übergeben, weil ich sie nicht gemacht habe. Wie zum Beispiel die Toilette jeden Tag putzen oder allgemein, ich achte halt sehr auf Sauberkeit, weil ich immer Angst habe vor den Viren, die überall sind. Und dann geht das in die Richtung auch. Mhm. Genau, nie entspannen oder so, weil die Angst ist halt immer da. Stelle ich mir deinen Tag, an dem du eigentlich nichts arbeitest, dennoch sehr anstrengend vor. Ja, sehr, genau. Jedes Rausgehen ist halt eine Überwindung. Und ich habe auch immer Medikamente bei. Und was sind das für Medikamente? Gegen Übelkeit, Tabletten und... Sind das wirklich wirksam oder eher so Placebos? Nein, die sind schon recht wirksam. Die gehen sogar so weit, dass sie den Brechreflex richtig ausschalten können. Ach so, da sind dadurch dann schon heftige Medikamente. Ja, die nehme ich auch leider viel zu oft, wenn ich es mir einrede, aber ich denke dann, ich muss die nehmen. Lebst du alleine? Nein, ich lebe mit meiner Freundin zusammen. Ist das eine lesbische Beziehung? Ja. Ach, das heißt, das funktioniert? Ja. Also Liebe und so, das ist... Ja, da habe ich auch Glück, dass das geht, weil viele, die Krankheit haben, können auch gar keine Beziehung führen, weil die zum Beispiel vom Küssen schon so viel Angst haben, sich anzustecken, dass sie das nie könnten. Also da habe ich schon Glück. Oder auch mit dem Essen. Also ich bin Vegetarierin und esse kein Fleisch oder auch keine Mayonnaise wegen Salmonellenvergiftung möglicherweise. Ich achte schon sehr drauf, aber es gibt halt noch viel schlimmer, dass man gar nichts mehr essen kann. Aber du küsst schon gerne. Ja, natürlich. Ja. Und jetzt zum Beispiel im Winter, da habe ich immer ein bisschen eine Angst, weil da wirklich Magen-Darm-Grippen umgehen. Ja. Aber das ist ja schon erstaunlich. Ich hatte mich jetzt mir so vorgestellt, dass du sehr zurückgezogen und isoliert lebst. Deine Freundin musst du ja... Wie lange seid ihr zusammen? Fast ein Jahr. Die musst du ja nur auch irgendwie kennengelernt haben. Ja, genau. Die Wo? Übers Internet. Ach so, übers Internet. Ja. Und wie geht deine Freundin damit um? Das ist doch für sie sicherlich auch sehr schwierig und belastend. Ich habe auch erst ziemlich lange damit gewartet, ihr von der Krankheit zu erzählen, weil man spricht halt nicht als Betroffener so viel darüber, weil man weiß, dass keiner einen richtig verstehen kann. Glaube ich, ja. Ja, und deshalb lässt man das und lebt ziemlich zurückgezogen. Aber irgendwann habe ich es ihr dann halt erzählt und sie war auch sehr verständnisvoll, auch wenn sie es natürlich nicht hundertprozentig nachvollziehen kann. Aber sie hilft mir dann auch zum Beispiel, ich werde fast jede Nacht um 3 Uhr wach und dann ist mir schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob eingeredet oder so. Und dann fange ich an rumzulaufen, Tabletten zu nehmen, zu zittern und manchmal auch zu weinen oder so und kriege richtig Panik und da hilft sie mir auch bei. Obwohl, toll. Wenn es wirklich schlecht ist, dann kann ich niemanden wirklich an mich ranlassen, weil ich dann wirklich so Todesangst habe, dass ich... Ja, da ist die Freundin die beste Medizin überhaupt für dein Leben, glaube ich. Ja, das stimmt. Ist das deine erste Beziehung? Nein. Also gab früher auch schon immer Beziehungen zu Frauen? Nein, früher waren immer so Männern. Jungs. Aber immerhin, es gab dann doch diese Normalität in deinem Leben schon, dass ja, ich habe halt auch immer lange nicht über die Krankheit oder über meine Ängste geredet, weil ich damals noch keinen Begriff hatte. Ich wusste nicht, dass sie wirklich existiert. Ich dachte immer, ich bin ein bisschen verrückt oder so. Ich habe dann auch immer versucht, so normal zu wirken, aber konnte halt nie wirklich Spaß haben, auch nicht im Urlaub oder auf Kirmes oder so. Ich hatte immer Angst, dass es passiert und dass ich mal einen Darmkrebs kriege oder ein anderer. Aber diese Ärzte, die dir diese Medikamente gegen den Brechreiz zum Beispiel aufschreiben, die wissen Bescheid, was du hast. Ja, die wissen Bescheid. Und sind die hilflos? Ja, die wissen gar nicht. Also das ist eine Krankheit, die man nicht heilen kann. Ich habe auch mich viel darüber im Internet informiert und das steht halt fest, es gibt keine richtige Heilung. Würde ich mal nicht so schnell sagen. Ja. Würde ich mal nicht so schnell sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es so Cracks gibt und Leute, die sich sehr gut in Psychosomatik auskennen. Ja. Vielleicht Methoden haben. Hast du dich ja sehr, sehr schlau gemacht schon? Ja, sehr viel. Ich habe auch ein Buch darüber gelesen. Das Einzige, was es komischerweise gibt. Und ja. Wie viele Menschen gibt es denn in Deutschland davon? Weißt du das? mehr als man denkt. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele, aber es sind auf jeden Fall mehr als man denkt. Und es gibt keine Universität, keine Klinik, die sich damit speziell beschäftigt? Nein, die meisten. Also wenn man in eine Klinik gehen will, das habe ich auch schon mal probiert, aber habe es dann nicht geschafft, weil das Problem woanders übernachten habe ich auch noch durch die Übelkeit, weil ich will halt nicht, dass es dann woanders passiert. Und ja, die sind meistens mehr auf Essstörungen spezialisiert. Die ordnen das zum Thema Essstörung ein, dabei hat das nicht wirklich was damit zu tun. Das wird halt auch verwechselt. Würde ich jetzt so laienhaft im ersten Moment auch sagen, das hat mit Essstörungen nichts zu tun. Ja, genau. Aber ein schlauer Psychologe, Therapeut, Psychiater müsste das aber auch kapieren. Ja, nein, die meisten verstehen es leider nicht. Das hatte ich schon ganz oft, dass ich da voller Erwartung hingegangen bin und dann alles genau erzählt habe und geschildert habe und dann kam da leider nichts bei raus, weil die denken halt meistens, ich habe die Angst nur, wenn mir wirklich schlecht ist und wenn ich mich wirklich übergeben muss und nicht, dass jede Sekunde am Tag verfolgt ist. Aber so rein essmäßig funktioniert das normal bei dir? Ja, du also isst gut, normal? Wie es geht. Also wenn ich kann nicht so gut auswärts essen, wenn ich die Zutaten nicht selber so kontrollieren kann, dann habe ich immer noch danach mehrere Stunden Angst, dass mir schlecht wird oder so. Okay, aber das hat mit dem Essen ja an sich nichts zu tun, sondern mit deiner Angst vor Viren oder Salmonellen oder ich was. Genau. Du sagst es gerade so, das ist eine Krankheit, so ganz selbstverständlich, das ist eine Krankheit, die kann man nicht heilen. Heißt das, dass du dich mit deinen 23 Jahren abgefunden hast, dass du dein Leben lang diese Krankheit haben wirst? Ja, eigentlich schon. Finde ich aber ein bisschen traurig. Ja. Du hast mich doch mit einem bestimmten Hintergrund bestimmt angerufen. Ja, ich wollte auf jeden Fall, dass diese Krankheit dass man mehr darüber weiß, weil ich denke, viele wissen auch gar nicht, dass es überhaupt einen Namen für diese Krankheit gibt. Sagst du den Namen nochmal? Ja, das heißt Emetophobie. Ja. Und ich wollte es halt ans Licht bringen, mal öffentlich darüber reden. Einfach weil Informationen darüber verbreiten, genau, dass es die gibt. Es ist so schlimm, dass so wenige nichts davon wissen. Ja. Psychologen, und das schockiert mich immer wieder. Aber dieser Anruf kann natürlich auch nur folgenden Effekt eventuell für dich haben, dass es doch jemand irgendwo in Deutschland, der Schweiz, Österreich zuhört. Ja, genau, natürlich. Aus einer Klinik, vielleicht irgendein Professor oder ich weiß nicht, irgendjemand, der sich doch genau damit beschäftigt. Ja. Das wäre natürlich super. Dann möge diese Person doch sich mit uns in Verbindung setzen und wir würden sehr, sehr gerne das an dich weiterreichen. Ja, das wäre sehr nett. Also du wärst schon bereit, wenn du merken würdest, das ist was Seriöses und da beschäftigt sich jemand ernsthaft damit. Ja. Ja. Hast du da auch mal ein bisschen weltweit recherchiert, ob es vielleicht in Amerika irgendwelche schon? Ja, auch nicht, leider nicht. Also in Amerika sind wir natürlich immer ein bisschen weiter mit der Technik und der Medizin, aber leider gar nicht. Ich habe sogar schon mal überlegt, irgendwie mich operieren zu lassen, dass das irgendwie körperlich gar nicht mehr möglich ist, sich zu übergeben. Da habe ich echt überlegt, meinen Magenplatte irgendwie stärken zu lassen oder... Ginge das? Kann man das? Ich weiß es nicht, aber ich denke schon, dass es möglich wäre. Aber wahrscheinlich ist das der falsche Ansatz. Ja, genau, das weiß ich. Ja, das ist der falsche Ansatz. Nur halt, ich habe schon alles überlegt, dass es geht irgendwie. Mhm. Du kannst nicht studieren, das funktioniert nicht, weil du nicht, wie du gerade begründet hast, nicht lange in einem Ort sein kannst oder nicht mit der Bahn fahren kannst. Wie soll das denn jetzt die nächste Zeit so weitergehen? Ja, also ich versuche halt wieder etwas zu finden und versuche dann immer mich aufs Neue zu überwinden. Wie mit der Schule, da habe ich mich auch Tag für Tag durchgequält, aber habe es irgendwie geschafft, weil ich musste damals und jetzt. Ja. Ich weiß ja nun von vielen Psychologen, mit denen ich es zu tun habe, dass die Motivation der Psychologen oftmals eine eigene mysteriöse Erkrankung ist oder ein eigenes großes Problem. Ja. Als Motivation zum Studieren dieses Faches, wogegen nichts einzuwenden ist, weil man sich natürlich als Mensch, der Psychologie studiert, auch sehr intensiv mit sich selbst beschäftigen muss. Hast du da in der Richtung mal nachgedacht? Ja, ich wollte eigentlich auch als Psychologie studieren, das war mein erstes Fach, aber... dann hatte ich auch ein bisschen Angst davor, weil mich so genau damit zu beschäftigen mit der Psyche, weil wenn ich zu sehr darüber nachdenke, macht mir das auch irgendwie Angst. Mhm. Aber das ist vielleicht der Punkt. Vielleicht auch der Punkt, weswegen du so skeptisch bist, dass dir jemand helfen kann. Vielleicht hast du auch ein bisschen Angst, dass man dazu in die Tiefen geht. Ja, genau. Denn all das hat seine Ursachen. Ja. Und wenn man die Ursachen ergründet hat, hat man vielleicht auch den Schlüssel für die Lösung des Problems. Mhm. Ja. Vielleicht. Möchtest du mit meiner Psychologin ein paar Worte reden? Ja, gerne. Das wäre gut. Könnte ja nicht schaden. Ja, genau. Aber darüber hinaus nochmal den Aufruf an meine Zuschauer, meine Zuhörer. Ja. Also wenn jemand von dieser Erkrankung, du sagst nochmal den Namen, Stefanie? Emetophobie. So, wenn da jemand etwas weiß oder wärst du auch interessiert, mit anderen Betroffenen zu sprechen? Natürlich, ja. Immer. Das ist immer gut. Okay, also wenn ihr selbst betroffen seid oder wenn ihr vielleicht aus einem medizinischen Beruf kommt und selbst mit dieser Krankheit etwas anfangen könnt oder jemanden kennt, der sich damit beschäftigt hat, geforscht hat vielleicht darüber, meldet euch bitte bei uns, domian@wdr.de, und wir reichen das sehr, sehr gerne an Stefanie weiter. Okay, danke. So, Stefanie, jetzt bitte ich dich aufzulegen, da wirst du von Simone zurückgerufen. Ja. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir dir ein bisschen helfen könnten. Ja, Okay, könnte ich vielleicht noch 3 Autogramme bekommen? Ja, sehr gerne. Dann für meine Freundin und die Oma von meiner Freundin, na klar. Die ist auch ein sehr großer Fan. Na, auf jeden Fall. Okay. Dann gibst du gleich die Adressen meiner Psychologin durch. Ja, mache ich. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tobias, 23. Hallo, Tobias. Hallo. Tobias, hallo. Hallo. Was ist denn dein Thema? Also mein Thema ist, ich habe mich mit HIV angesteckt. Wann? Das ist letztes Jahr im Juli gewesen. Wie ist das passiert? Also ich hatte eine Beziehung mit einem Jungen gehabt. Das war meine erste, muss ich zu sagen. Ja. Und der hat mir das erst später gesagt gehabt, wo ich schon, also 2 Wochen, nachdem ich mit ihm gemacht habe. Also der war HIV-positiv und der, genau. hat dir das vorher nicht gesagt? Nein. Und ihr hattet ungeschützten Geschlechtsverkehr? Genau. Was ist denn das für ein Arschloch? Entschuldige, wenn ich das jetzt mal so sage. Na, Was ist denn das für ein Typ? Das ist ein Schwein. Ich war auch auch vor Gericht deswegen, aber die haben einfach die Gerichtsverhandlung links liegen gelassen und mich alleine damit stehen lassen. Wer? Also das Gericht, das haben die einfach nicht als Anklage genommen. Das verstehe ich nicht, denn das ist justiziabel, dieser Vorgang. Mein Anwalt hat auch Beschwerde eingelegt und da ist halt nichts passiert. Wie erklärt sich der Anwalt das? Ja, keine Ahnung. Also der weiß da auch nichts drüber, nur dass das nichts gebracht hat. Ja, das glaube ich nicht. Da würde ich aber nicht locker lassen. Habe ich auch nicht. Ich habe ja auch versucht, schon Medien einzuschalten. Und ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Ja, was rät denn der Anwalt, was man tun soll? Na, der hat gesagt, ich soll das auf mich beruhen lassen. Warum? Das hätte ich auch gerne gewusst. Ja, das muss er dir als Anwalt auch erklären. Hat er leider nicht. Ja, dann such dir einen anderen Anwalt. Ja, das stimmt. Dann such dir einen anderen Anwalt. Wie lange warst du mit diesem Typ zusammen? Das waren insgesamt 3 Monate. 3 Monate. Und er hat es dir dann gesagt irgendwann? Ja, also nach 2 Wochen, nachdem ich mit ihm Schluss gemacht habe. Nachdem du Schluss gemacht hast? Na, also 2 Wochen vorher. Nachdem du Schluss gemacht hast? Bevor du Schluss gemacht hast? Davor. Bevor? Genau. Und hat er dir das erklärt, warum er dir das so spät gesagt hat? Ja, er hat gesagt, dass er Angst hat, dass ich nicht mehr mit ihm zusammenbleiben würde, weil das ja auch, wie gesagt, meine erste schwule Beziehung war, weil ich war vorher mit einer Frau zusammen und habe auch 2 Kinder mit ihr zusammen. Ach so, du hast 2 Kinder. Mhm. Genau, und mit der bin ich jetzt auch wieder zusammen. Also du hast die Beziehung mit deiner Freundin unterbrochen quasi und bist dann wieder zurück in die Beziehung gegangen. Genau. Und deine Freundin weiß auch Bescheid, dass du HIV-positiv bist. Ja, natürlich weiß sie Bescheid. Die weiß Bescheid. Die auch. In gewisser Weise trägst du ja auch eine Schuld. Ja, das weiß ich. Und das weißt du, ne? Das war auch der dümmste Fehler, den ich in meinem ganzen Leben machen musste. Du hast dich auf ungeschützten Geschlechtsverkehr eingelassen, auf eine relativ fremde Person. Ja. Hast du denn das Thema HIV mit dem damals, als ihr euch kennengelernt habt, besprochen? Also ich weiß ja selber darüber sehr viel Bescheid und natürlich bin ich aufgeklärt darüber, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich ausgerechnet an einen gerate, der das hat, weil ich immer gesagt habe, mir passiert das nicht. Mhm. Und das denken leider alle Leute, oder die meisten. Aber dann mal auf meine Frage, als ihr euch kennengelernt habt, habt ihr da mal drüber gesprochen, als ihr euch entschieden, kurz bevor ihr euch entschieden habt, ungeschützten Geschlechtsverkehr zu haben? Gar nicht. Und du hast aber auch nicht darüber nachgedacht, vielleicht ist er krank, hast du auch nicht darüber nachgedacht? Also nein, gar nicht. Also ich war auch richtig verliebt in den. Und du hast gedacht, das ist schon okay, Vertrauenssache, da wird nichts sein. Genau. In gewisser Weise denkt man ja auch so, aber dennoch darf man ja so auch nicht denken. Wobei natürlich die Hauptschuld bei ihm liegt, da gibt es gar nichts zu reden. Ja, das stimmt. Hast du dann hinterher eingehend mit dem diskutiert? Und also wo ich das erst erfahren habe, da war ich natürlich erstmal geschockt. Ich wollte das auch gar nicht wahrhaben, weil es war für mich einfach zu schwer, das zu verstehen, warum er mich jetzt anlügt. Und ja, wie gesagt, für mich ist halt eine ganze Welt zusammengebrochen und danach bin ich ja gleich 6 Wochen später sehr krank geworden halt von der Krankheit, sodass ich 7 Wochen schon mit hohem Fieber im Bett lag. Und das halt bei mir auch schon ziemlich stark ausgebrochen war. Und ich muss jetzt leider schon Medikamente dagegen nehmen. Also du musst jetzt schon diese Hammermedikamente nehmen? Genau. Die schon heftig sind, ne? Ja. Wie viel nimmst du am Tag? Also momentan nehme ich eine zur Probe, ja, und dann halt noch andere Schmerztabletten, damit ich nicht krank werde oder also Grippe einziehe oder irgendwie sowas. Genau, denn wenn man da eine Grippe kriegt, als HIV-Positiver, ist das unter Umständen dramatisch. Genau. Wie geht es dir ganz aktuell so heute? Sehr schwer, weil ich weiß jetzt, dass ich meine große Liebe halt hier habe, dass sie auch immer zu mir gestanden hat. Deine Freundin? Genau, meine Freundin, mit der ich jetzt heute 2 Jahre genau zusammen bin. Mhm. Und für sie ist das ja auch nicht einfach und ja, wir versuchen uns immer irgendwie da durchzukämpfen und versuchen das auch irgendwie zu verarbeiten. Ja. Aber dadurch, dass es bei mir halt so schnell geht, weiß man halt auch nie, ja, schafft man das denn noch oder schafft man das nicht? Das heißt, du denkst durchaus auch über das Schlimmste nach. Ja, natürlich muss man, ja. Muss man, ja. Ja. Hast du früher, du bist erst 23, hast du, bevor diese Sache passiert ist, auch schon mal so über Tod, Sterben und Ende nachgedacht? Ja, sicherlich denkt man über den Tod mal nach, aber so jetzt speziell gar nicht. Das eigentlich, weil ich eigentlich froh, dass ich leben durfte oder immer noch lebe. Mhm. Tobias, erzähl mir doch mal ein bisschen was zu deiner Freundin. Ihr habt 2 Kinder miteinander. Genau. Wie alt sind die Kinder? 6 Monate und 2 Jahre alt. Ach, 6 Monate. Ja. Moment, 6 Monate? Jetzt muss ich mal schon rechnen. Das heißt, das Kind ist gezeugt worden. Da war ich noch zum Glück gesund. Da warst du noch zum Glück gesund. Ja. Mhm. Bist du denn damals deiner Freundin mit diesem Mann fremdgegangen? Nein, gar nicht. Sie wusste davon. Sie hat, also ich habe ihr das erzählt, dass ich auch Neigung dazu habe. Mhm. Und sie hat dann einfach gesagt, probier es aus. Mhm. Und sie hat mich auch da auch immer unterstützt. Ja, und das ist aber schon sehr ungewöhnlich, ne? Ja, sie liebt mich halt einfach. Ja, aber du warst ja dann eine Weile mit dem Typ zusammen. Ja. Und warst getrennt dann von deiner Familie, oder wie? Ja, also wir hatten richtig Schluss gehabt. Ja, und du und deine Freundin, ihr hattet Schluss. Genau. Und dann bist du zu dem Mann gezogen? Ja, also was heißt gezogen? Wir haben uns immer getroffen, entweder bei mir oder bei ihnen. Achso, du hattest eine eigene Wohnung dann. Ja, genau. Mhm. Und während dieser Zeit hattest du aber auch noch Kontakt zu deiner Freundin? Nein, gar nicht mehr. Gar nicht mehr, auch nicht zu dem Kind, zu dem ersten? Nein, das war ja, nein, auch nicht, nein. Bitte? Nein, auch nicht. Das auch nicht. Mhm. Und dann, wie kam es dann wieder zu der Annäherung? Das kam, weil wir auch sehr oft im Kontakt standen, weil sie ja mit meinem Sohn jetzt auch dann schwanger war. Und ja. Ja gut, aber der muss ja erstmal gezeugt wieder werden, ja, der Sohn. Genau. Und wir haben sehr oft miteinander telefoniert. Sie wusste halt auch, dass ich mit ihm zusammen war und ja, sie hat dann auch gemerkt, dass es mir auch immer irgendwie schlechter ging. Hm. Ja, und bis ich dann halt so krank geworden bin. Und hast du das Gefühl, dass sie dich jetzt nur aus Mitleid wieder nimmt oder glaubst du wirklich, dass das eine sehr große Liebe ist und sie dir das alles vergeben hat? Also ich glaube schon, dass sie mit mir zusammen ist, weil sie mich wirklich liebt. Ich meine, sonst hätte sie mich 6 Wochen lang nicht gepflegt und sich um mich gekümmert. Und das war schon eine tolle Sache, ne? Ja, und das ist eine super Frau und ich bin echt glücklich, dass ich so eine Frau wie sie auch habe, ne? Ja, definitiv. Ich meine, nicht jeder macht das mit. Ja, aber hallo. Hallo, also schon allein als du dich dann entschieden hattest, damals mit dem Mann zusammen zu sein, war eigentlich die Beziehung kaputt und das wäre es dann gewesen. Ja. Und dass sie am Anfang sogar noch da relativ tolerant mit umgegangen ist, finde ich auch ungewöhnlich, denn da wuchs ja eine Konkurrenz hoch. Und ja, dann ging es ja dann auch weg aus der Beziehung. Ja, das war auch für sie nicht leicht und wir haben halt, wie gesagt, später auch sehr viel darüber geredet und dann sind wir zur EM auch wieder zusammengekommen. Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das gerade gefragt habe, weil ich so schockiert war. Warum ist denn eigentlich diese Beziehung zu dem Mann auseinandergegangen? Weil ich dann irgendwann von meinem Schock wieder aufgewacht bin und mir wirklich erstmal klar geworden ist, was der mir gerade erzählt hat. Also ach so, das war dann schon der Grund? Ja, genau. Also ja. Der Grund, dass er HIV war und dass es dir verschwiegen hat, das war der Grund, dass ihr euch getrennt habt? Genau. Ah, jetzt verstehe ich. Hatte ich gerade nicht richtig auf den Schirm gekriegt. Mhm. Ja. Wie ist das so im Moment? Hast du dir deine bisexuelle Ader erstmal ein bisschen eingefroren, abgeschminkt oder gibt es da doch noch auch heimliche Sehnsüchte? Ja, schon gibt es heimliche Sehnsüchte, aber also mir ist das eigentlich sehr vergangen. Also ich habe daraus gelernt. Könnte mir auch vorstellen, dass du erstmal andere Sorgen hast. Genau. Und vor allen Dingen bist du sehr glücklich, dass du mit deiner Familie wieder zusammen bist. Genau. Und dann sollte man sich auch entscheiden, dass man dann eben auch dann bei dem Partner bleibt. Ja. Mensch, Tobias, dann wünsche ich dir aber erstmal von ganzem Herzen, dass du die gesundheitliche Geschichte in den Griff bekommst. Dankeschön. Denn die Chancen gibt es ja. Ja. Es ist ja Gott sei Dank nicht mehr so, dass man zwangsläufig sofort an HIV stirbt, sondern es gibt ja nun viele Therapiemöglichkeiten. Was einen aber nicht leichtsinnig werden lassen sollte, dass man sagt, okay, ich brauche nicht mehr ungeschützt zu schlafen. Das soll das nicht bedeuten. Nee, da passen wir sehr drauf aus. Ich bin sogar vorsichtig, wenn ich nur ein bisschen am Finger blute. Ja, genau, ja. So, und dann würde ich dir einfach auch nochmal raten, dich nochmal bei einer guten juristischen, bei einem Fachmann nochmal schlau zu machen, was da abgegangen ist. Das kann ich nicht richtig verstehen, dass das einschlafen sollte. Na, ich habe ja auch nicht irgendwie so die Hilfe dafür, dass man mir da auch irgendwie mich wirklich unterstützt, weil ich kenne da auch nicht so gute Leute. Ja, vielleicht kriegen wir ja auch noch den einen oder anderen schlauen Hinweis, dass wir dir einen Rat weitergeben können. Würden wir dann gerne machen. Gerne, würde ich gerne annehmen. So machen wir es, Tobias. Dann wünsche ich dir deine Frage. Denn könnte ich und meine Freundin eine Autogrammkarte von Ihnen haben? Natürlich sehr gerne, aber du kannst mich sehr gerne auch duzen, weil ich dich ja auch die ganze Zeit geduzt habe. Okay. Tobias, ja klar, dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, danke schön, recht herzlich. Alles Gute dir und deiner Familie. Tschüss. Tschüss. Andrea, 42, 49. Hallo Andrea. Hallo Domian. Jetzt habe ich dich ein bisschen jünger gemacht. Schadet auch nichts. Nee, überhaupt nicht. Andrea, was ist los? Ja, es ist so, dass mein Mann Wolfgang im Krankenhaus liegt, auf der Palliativstation mit einer Krebserkrankung und ich nicht weiß, ob ich ihn nochmal nach Hause bekomme. Also wir erklären vielleicht mal den Leuten, dass wenn man auf einer Palliativstation liegt, dass man sehr, sehr krank ist und im Prinzip unheilbar krank ist. Ja. Und eigentlich sterben wird müssen. Ja. Es ist so, dass letzte Woche die Stationsoberste, sag ich mal, auf dieser Palliativstation mir gesagt hat, ich sollte mich um einen Hospizplatz bemühen. Also ich sollte mich um einen Hospizplatz bemühen. Ja. Und dass ich dann gesagt habe, ich möchte das nicht. Also ich möchte meinen Mann gern zu Hause pflegen. Ja. Und also diese Palliativstation ist also immer offen. Also es ist eine unglaublich liebe Gesellschaft dort, die sich ganz liebevoll um die Patienten dort kümmert. Mhm. Und aber ich habe gesagt, ich möchte das nicht mit dieser Hospizgeschichte. Mhm. Ich möchte, dass mein Mann nach Hause kommt. Soweit ich informiert bin, kann man ja auf einer Palliativstation, die ja immer an die Klinik angegliedert ist, auch nicht so sehr lange liegen bleiben. Nein, es ist so, dass man dort zwischen 10 und 14 Tage bleibt. Genau. Und dann ist so der übliche Weg, sage ich mal, dass dann die Patienten, die so toterkrankt sind, in ein Hospiz kommen oder eben nach Hause. Ja. Und du möchtest gerne deinen Mann zurück nach Hause holen. Ja. Und was spricht dagegen? Ja, eigentlich gar nichts. Es ist nur einfach so, in dem Zustand, in dem mein Mann jetzt zuletzt gewesen ist, war er nicht mehr ansprechbar. Und ich bin also berufstätig. Ich gehe um 16:30 abends aus dem Haus und komme dann irgendwann zwischen 11 und 23:30 nach Hause. Ach so, dass du das gar nicht leisten könntest, ihn quasi rund um die Uhr zu betreuen. Genau. So, also ich versorge ihn tagsüber. Er hat zwei Nephrus, das sind zwei Ausgänge aus den Nieren, weil die Blase stillgelegt ist. Mhm. Die werden dann versorgt von mir. Also das heißt, die werden verbunden mit einer Polysepsalbe versorgt, damit keine Entzündungen reinkommen, weil das ja offen ist. Und wie gesagt, um 16:30 gehe ich dann arbeiten, weil wir uns das finanziell gar nicht erlauben könnten, dass ich nicht arbeiten gehe. Aber jetzt ist er eben in der Klinik. Genau. Und seit wann schon? Seit 14 Tagen. Seit 14 Tagen. Ja. Wie alt ist dein Mann, Andrea? 74. 74? Ja. habt ja einen großen Altersunterschied, ne? Ja, 25 Jahre. Ja. Und was für eine Krebserkrankung ist das, die er hat? Prostatakrebs. Prostatakrebs. Ja. Sehr aggressiver Krebs. Ja. Hm. Gibt es denn Prognosen? Manchmal sagen die Ärzte einem das ja nie so ganz klar, aber irgendwie kann man das dann da schon rausdeuten. Er hat Schmerzen in der Beckengegend und man sagt also, dass der Prostatakrebs sehr gerne auf die Knochen geht. Mhm. Und das wird also jetzt nochmal überprüft durch ein CT, was also regelmäßig, sag ich mal, so alle 6 Monate eigentlich gemacht wird, was bis dato nicht der Fall gewesen ist, aber ich weiß es jetzt nicht. Also wir müssen jetzt abwarten. Mhm. Auf jeden Fall, er ist komplett austherapiert und man kann nichts mehr machen. Ja. Keine Chemotherapie, keine Bestrahlung. Also wir haben eine Chemotherapie angefangen. Er hat vorher 40 Bestrahlungen bekommen, die höchste Dosis. Mhm. Und dann haben wir mit der Chemotherapie angefangen, die er ganz schlecht vertragen hat. Mhm. Und da musste man das leider abbrechen, weil er dann wieder ständig im Krankenhaus gewesen ist. Mhm. Also jetzt liegt er da auf dieser Palliativstation mit einer Lungenentzündung, mit einem MRSA-Virus. Also das ist ein Krankenhauskeim. Und halt eben mit den Schmerzen im Becken. Ne? Das heißt, dein Mann ist extrem schwer angeschlagen. Ja. Wenn er in dem Zustand der Krebserkrankung noch eine Lungenentzündung hat und diesen Virusbefall, ja. Ist er denn überhaupt noch ansprechbar im Moment? Doch schon. Also er bekommt Morphium. Also er hat ein 75er Pflaster, er hat erst 25, dann 50, dann 75er Pflaster hinten auf den Rücken geklebt gekriegt. Das ist Morphium, das gibt dann das Medikament in die Haut ab und kann direkt eindringen. Genau, ja. Und bekommt zusätzlich dann noch Morphium-Tabletten plus nochmal Schmerztabletten. Also er ist also in einem permanenten Schwebezustand, sag ich jetzt mal. Ne? Sagt er denn selbst etwas darüber, was er möchte? Ja. Was möchte er? Er sagt zu mir, warum bin ich noch da? Was tue ich hier? Also er möchte sterben. Ja. Mhm. Ja. Diese Frage, nehme ich ihn nach Hause, gebe ich ihn in ein Hospiz, kannst du die Frage mit ihm noch besprechen oder geht das nicht mehr? Also ich hab das mit ihm besprochen, das kann ich auch mit ihm besprochen, weil er ist besprechen, er ist da. Mhm. Die Frage Hospiz hat sich für uns beide sowieso erledigt, weil ich gesagt habe, ich will das nicht und er will das auch nicht, er möchte nach Hause kommen. Mhm. Und ich habe gesagt, ich mache diesen Hausnotruf, den gibt es also. Mhm. Und dadurch bin ich dann ein bisschen abgesichert, sage ich jetzt mal. Ne? Also ist eigentlich die Entscheidung schon gefallen, dass du ihn nach Hause holen wirst? Ja. Selbst wenn es kompliziert ist mit deinem Alltag, das auf die Reihe zu kriegen. Ja. Aber wenn du das so siehst und wenn er es von sich aus auch so gesagt hat, finde ich das auch absolut die richtige Entscheidung. Ja. Wenn man so konfrontiert ist mit einer so schweren Erkrankung eines Angehörigen, ist man ja fast schon ein Manager und macht dieses und jenes, man muss das organisieren und das. Und nach außen kann man da manchmal gar nicht so seine Gefühle zeigen. Wie gehst du damit um, dass dein Mann so schwer krank ist und er so leiden muss? Sehr schwer. Sehr schwer. Ja. Ich bin im Restaurant beschäftigt und das heißt, ich muss lachen. Wie lange schlägt dein Mann sich jetzt schon mit dieser schweren Erkrankung rum? 6 Jahre. 6 Jahre schon. Ja. Das heißt, 6 Jahre auch permanente Anspannung für dich und Angst und Sorge und Hoffnung und Auf und Ab. Ja. Hm. Habt ihr Kinder? Nein. Mein Mann hat 2 Kinder, die ungefähr mein Alter haben, also 44 und 45 Jahre alt sind. Aber die haben ihre eigenen Familien und haben natürlich auch ihre eigenen Probleme. Wenn man einen Angehörigen so leiden sieht, dann gestattet man sich selbst ja auch die Überlegung, obwohl es einem schwerfällt, aber man macht sich die Überlegung, dass man sich vielleicht fragt, wäre es nicht für ihn eine Erlösung, wenn er sterben würde? Denkst du manchmal so? Ja. Und er will es ja auch. Ja. Hm. Wie lange kann er jetzt noch maximal in der auf der Palliativstation bleiben? Ich weiß nicht. Also die wollen jetzt noch mehrere Untersuchungen machen, um zu sehen, wo die Schmerzen herkommen. Hm. Und ich weiß es nicht. Das heißt, das kann noch eine Woche, zwei Wochen dauern? Ja, ich denke schon. Und dann müsstest du alles darauf einrichten, dass er dann zu Hause ist? Ich habe alles eingerichtet. Ach so, es ist alles da. Pflegebett und was man also braucht. Ich habe alles besorgt. Ich habe alles getan, damit er hier eine super Versorgung hat. Und da muss ich wirklich sagen, da haben mir alle, also ob es jetzt die Krankenkasse ist oder das Sanitätshaus, alle haben mir super geholfen dabei. Kann ich wirklich nur sagen. Ja. Ist auch mal schön, mal was Positives von Krankenkassen zu hören, ja, wo man eigentlich immer nur Negatives hört. Nein, nein, das muss ich also wirklich sagen. Also die haben mich super unterstützt. Mhm. Ja. Jetzt hattest du mich angerufen, Andrea, ja, um konkret genau über was mit mir zu reden. Über diese ich wollte einfach mal sagen, dass ich denke mal einfach, dass mehr Frauen zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen als Männer. Mhm. Und ich denke mal, dass die Männer ab 40 zur Vorsorgeuntersuchung gehen sollten, weil einfach diese Prostata-Geschichte ganz extrem wichtig ist. Mhm. Ganz extrem wichtig ist, weil ich sehe, was dabei rauskommt. Soweit ich informiert bin, ist das der häufigste Krebs bei Männern. Ja. Ja. Und ein wirklich sehr aggressiver und schlimmer Krebs. Mhm. Ja. Also man kann sich gar nicht vorstellen, welche Stationen wir alle durchlebt haben, wie viel Leid passiert, wie viel Schmerzen da sind. Also ich kann das gar nicht sagen. Das ist wirklich schlimm. Kannst du dich noch erinnern an die allererste Diagnose? Wie war das, als die gestellt wurde? Also die erste Diagnose war beim Urologen. Also ich das ist jetzt eine Geschichte, die ich jetzt erzähle. Wir sind ausgegangen, mein Mann und ich, weil ich Muscheln essen wollte. Mhm. Und dann hat von meinem Mann der Sohn angerufen und hat gesagt, wir möchten euch besuchen kommen. Und da hat mein Mann gesagt, dann müsst ihr in die Kneipe kommen, weil die Andrea Muscheln essen möchte. Mhm. So, und dann sind die da hingekommen und mein Mann wollte unbedingt das Auto mit nach Hause nehmen, hat Wasser getrunken. Und da habe ich gesagt, mein Gott, stell dich nicht so an, trink ein Bier. Mhm. Und dann hat er ein Bier getrunken, hat noch ein Bier getrunken, noch ein Bier, noch ein Bier. Und wir sind zum Schluss mit dem Taxi nach Hause gefahren und dann kriegte er nachts totale Schmerzen und er konnte nicht zur Toilette gehen. Mhm, es ging nichts mehr. Mhm. Und dann am nächsten Tag, dann hat er also die ganze Nacht rumgehampelt und am nächsten Tag ist er dann zum Urologen, sind wir hingefahren und der hat ihm dann sofort einen Katheter gesetzt und damit fing das ganze Palaver an. Da wurde dann also diese Geschichte festgestellt. Mhm. Ne? Das heißt, dein Mann ist auch nie zu einer Vorsorgeuntersuchung gegangen? Doch, er ist zur Vorsorge gegangen, aber ich sag mal, 2 Jahre hat der Arzt gesagt, nee, wir machen dieses Jahr keine, also beziehungsweise ich habe jetzt keine Zeit und bla bla bla, machen wir beim nächsten Mal. Mhm. Und da ist er 2 Jahre verschleppt worden. Ach so, das heißt, wenn man das in vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher entdeckt hätte, wären die Heilungschancen, die Therapiemöglichkeiten vielleicht besser gewesen. Ja. Genau. Ja, so. Aber da hast du wirklich recht. Ich glaube, dass bei Männern das immer noch mit sehr viel Scham und ja, Scheu verbunden ist, zum Urologen zu gehen. Ja. Da sind Frauen bei genug, also zum, was den Gang zum Frauenarzt anbelangt, offener. Viel. Ja. Mhm, ja. Also da ist die Problematik viel, viel niedriger als beim Mann. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, warum da die Hemmungen sind, welche Geschichten da verbreitet werden oder erzählt werden, wie auch immer, aber. Ja, ja. Also das finde ich sehr, sehr, sehr richtig und sehr gut von dir, dass du das jetzt so aufrufst, weil du es nun wirklich auch als Betroffene sehr gut, sehr, sehr gut beurteilen kannst und weißt, was daraus entstehen kann, wenn man nicht hingeht, wenn man es verspielt. Lieber Andrea, jetzt ist meine Zeit gleich rum. Ja. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Kraft bei der Zuwendung zu deinem Mann. Danke. Ich habe rausgehört, dass du alles gegeben hast bisher, was du geben kannst, und dass du das alles richtig machst. Und das ich ist, mach glaub, das auch weiter so. Ja, und das ist auch richtig so. Und ja, das, das ist für ihn das aller, der allergrößte Liebesbeweis, den du ihm überhaupt zeigen kannst. Ja. Lieber Andrea, von Herzen alles Gute dir, deinem Mann und dir viel Kraft und ihm auch. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Das war's für heute in der Technik. Malte E-Mails. Morgen sind wir wieder da mit einer offenen Sendung. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.